Demgegenüber ist die Tatsache völlig belanglos, dass die altpreußischen Großlogen behaupten, keine Politik zu treiben, den Verkehr mit den Logen der feindlichen Länder abgebrochen zu haben und ihn nicht wieder aufnehmen zu wollen, solange nicht diese Länder das Deutschland in Versailles zugefügte Unrecht als solches rückhaltlos anerkannt hätten, gleich als ob es die Deutschen nicht mehr zu fordern hätten. Ja, die altpreußischen Logen würden die Deutschen, nicht etwa die Logen, die dagegen verstießen, verachten. Wie diese dürftigen Phrasen zudem gemeint sind, zeigt die Vertretung altpreußischer Großlogen bei der Großloge des Staates New York, die neben dem Nebrisorden und Jesuiten wohl an erster Stelle für den Eintritt Amerikas in den Krieg unmittelbar verantwortlich gemacht werden muss. Mögen die altpreußischen Großlogen auch wirklich den offiziellen Verkehr mit den Großlogen Italiens und Frankreichs abgebrochen und nicht wieder aufgenommen haben, so wird der Profane bei der inneren gesetzmäßigen Verbundenheit der Freimaurerei der ganzen Erde dieses Abbrechen nur als eine Handlung ansehen, die das klare Urteil über das Wesen der Gesamtfreimaurerei trüben soll. Dieses Abbrechen wird ja auch damit erläutert, die altpreußischen Großlogen trieben keine Politik. Nun ist das Wort Politik recht dehnbar. Politik ist, ich betonte Ähnliches bereits, selbstverständlich nie ein Handeln unter der Maske edler Menschenziele zum Nutzen des jüdischen Volkes und seiner glorreichen Zukunft. Das nennt man ja lieber Philanthropie, Humanitas oder eine Arbeit für die Glückseligkeit der Menschheit. Auch werden Männer, die Gehorsam unter der Gewissheit furchtbarer Strafen bei Ungehorsam auf sich genommen haben, gar nicht wagen, auf eigene Faust Politik zu treiben. Die altpreußischen Großlogen haben ja auch vor und während des Weltkrieges, so wie Sie es nennen, wirklich keine Politik getrieben. Auf die unerhörten Handlungen der Freimaurerei der Ententestaaten vor und zu Beginn des Weltkrieges hatte die deutsche Freimaurerei nur entschuldigende Worte. Ja, sie meinte 1915, die Ansicht der Feindvölker, wir wären auf staatlichem und politischem Gebiet hinter allen anderen Völkern zurückgeblieben, wäre richtig. Zitat: Weil mancherlei Vorgänge und Erscheinungen auf politischem Gebiet in Deutschland sich gezeigt hätten, denen auch eine größere Mehrheit unseres Volkes als nicht zeitgemäß gegenübersteht. Zitat Ende. Wörtlich heißt es weiter, Zitat: Aus dieser Erscheinung für uns die Nutzanwendung zu ziehen, ist die Zeit noch nicht gekommen. Vorläufig gilt es nur, diese Tatsache festzustellen. Auch die Zurückführung der beim Gegner maßgebenden Anschauungen auf das rechte Maß ist zurzeit ausgeschlossen und gehört zu den Aufgaben kommender Tage. Zitat Ende. Gegenüber dem Zerstörungswillen der Freimaurerei der Feindstaaten stellte die deutsche Freimaurerei ihre große und heilige Aufgabe nicht etwa dahin fest, mit gleicher Wucht für den vollen Sieg der Waffen einzutreten, wie zum Beispiel der Großorient in Paris und Rom und die Großloge von England und die des Staates New York, sondern sie meint, Zitat: Wir sind berufen, den wahren Geist unseres Menschenbundes und seine Lehre unberührt durch diese eiserne Zeit hindurch zu retten, für die Zukunft, bis die Waffen ruhen, des Krieges Stürme schweigen, da wieder Raum sein wird für die Pflege der großen und geistigen idealen Güter der Menschheit. Zitat Ende. Im Kriege überließ die deutsche Freimaurerei ganz im Sinne der Politik der Weltloge nach ihren Worten dem Feind das Feld und verhielt sich abwartend. Ihre Zeit kam erst in der Revolution. Seitdem arbeitet sie mit der Weltfreimaurerei auch offen, planmäßig zusammen. Ob vor, während oder nach dem Kriege, immer handelte die deutsche Freimaurerei im Dienste der Weltloge als ihr vollwertiges Glied. Die Freimaurerei in den verschiedenen Ländern spielte nach den ihr zugegangenen Weisungen in verteilten Rollen. Die einen, die Feindlichen, handelten, die anderen, die Deutschen, schwiegen. So bedingte es der politische Zweck der Freimaurerei, die Judenherrschaft herbeizuführen, die Staaten in autonome Wirtschaftsprovinzen des jüdischen Weltreiches zu verwandeln und Bluts- und Volksgefühl zu töten. Das war in großen Zügen das Nicht-Politik-Treiben der altpreußischen Großlogen, Schaudernd wendet sich der Deutsche ab von solchen Gebaren der deutschen Freimaurerei. Wenn nach dem Weltkriege und namentlich nach der Aufklärung des Volkes über die Verbrechen der Freimaurerei an den Völkern die altpreußischen Großlogen sich deutsch und vaterländisch gebärden, dann ist das Sand in die Augen des Volkes, um den Forderungen der neuen Zeit Rechnung zu tragen, wie das ja die GNML zu den drei Weltkugeln in dem Bundesgesetze 1928 umschreibt, und ein Versuch, die ungeheure Schuld gegenüber dem deutschen Volke zu verdecken. Wie wollen, ohne Politik zu treiben, die Großlogen ihren allgemeinen Menschheitsbund gründen? Die Logen sollen doch Männer, Zitat, welche verschiedenen Parteien und Religionbekenntnissen zugetan sind, menschlich einigen, wenn dieselben die maurerischen Ideen und Grundsätze anerkennen und darüber hinaus auf andere, das heißt auch Nicht-Maurer wirken und dahin arbeiten, dass auch in der Menschheit die Lehren des Bundes immer mehr zur Wahrheit werden. Zitat Ende. Das alles sieht doch wohl sehr nach Politik aus. Um Politik zu treiben, durchdringt ja auch die Freimaurerei das gesamte Staats- und Volksleben. Es müssen sich übrigens die Großlogen doch mit recht eigenartigen Dingen befassen, denn das Statut des Großlogenbundes sieht vor, dass Einzelbeschlüsse des Großlogentages mit Rücksicht auf ihre besondere Beschaffenheit den Logen nicht bekannt zu geben seien. Gewiss sind das Beschlüsse, die sich auch auf die Erreichung der menschlichen Vollkommenheit beziehen. Die Großlogen treiben Politik im landläufigen Sinne des Wortes durch ihr Eintreten für das jüdische Volk und durch ihr Verwischen des Rasse- und Völkerunterschiedes. Der höchst leuchtende Graf zu Duna spricht sich klar darüber aus, dass die Fruchtbarmachung der freimaurerischen Gedanken in der Außenwelt, also doch auch die solcher politischen Gedanken, durch besondere, von der Loge dazu vorgebildete Personen, eingeweihte Freimaurer, nicht von Korporation ausgeübt werde. Auch mit dem Nichtpolitiktreiben der altpreußischen Großlogen ist es nichts. Man muss, wie gesagt, überall nur hineinleuchten. Das Wesen der Freimaurerei, das Durchführen ihrer Gedanken in der profanen Welt, ist nun einmal Politik. Jeder Freimaurer treibt sie durch Handeln oder Unterlassen. Zu der äußeren Einheit aller Logen, von den jüdischen bis einschließlich der altpreußischen Großlogen, tritt die innere durch Lehre und Gebräuche. Sie zeigt in vollkommener Weise die Abhängigkeit der Freimaurerei aller Völker vom jüdischen Volk und ihre Arbeit für die jüdische, kapitalistisch-priesterliche Weltmonarchie durch Töten jedes Rassegefühls und des Mannesstolzes und die Umwandlung der Andersblütigen zum künstlichen Juden.